Kundgabe 2534. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.11.1942. Ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht. Achtlos gehen die Menschen an den Zeichen der Zeit vorüber. Nichts erscheint ihnen außergewöhnlich. Und jedes Ereignis nehmen sie hin, ohne sich der Bedeutung dieses bewusst zu sein. Und diesen Menschen sind auch die Ankündigungen der bevorstehenden Naturkatastrophe nicht glaubhaft, denn sie erachten die Zeit noch nicht für gekommen, die erwähnt ist in der Schrift. Sie lassen keinerlei Erklärung gelten, weil ihnen der Gedanke unbequem ist, dass die Menschen der Gegenwart die Leidtragenden sein sollen. Und ihnen kann daher auch das Kommende nicht glaubhaft gemacht werden. Und sie werden überrascht sein und unvorbereitet, so der Tag gekommen ist. Und diese sind es, zu denen der Herr spricht. Ich komme wie der Dieb in der Nacht. Sie werden im tiefsten Schlummer liegen und keine Vorbereitungen getroffen haben. Und ihre Seelen werden in großer Not sein, so sie abgerufen werden von der Erde. Und sie werden nicht mehr zu Gott rufen können, weil die Größe des Unglücks sie jeder Denkfähigkeit beraubt. Gottes Liebe lässt nichts über die Menschen kommen, ohne sie zuvor in Kenntnis zu setzen, und erwarnet sie lange Zeit zuvor. Doch er zwingt die Menschen nicht, diesen Warnungen Glauben zu schenken. Doch wer nur der Anzeichen achtet, für den wird es nicht schwer sein zu glauben. Und wer mit Gott verbunden ist, der fühlt auch die Mahnung Gottes im Herzen. Er wird von selbst aufmerksam auf die Zeichen der Zeit. Und er bemüht sich, in der Gnade Gottes zu stehen. Das heißt, er erbittet diese und empfiehlt sich der Barmherzigkeit Gottes. Nur kurze Zeit trennt euch Menschen noch von dem Geschehnis. Und diese Zeit solltet ihr nützen, auf dass ihr es gefasst erwarten könnt. Ihr sollt euch nicht dem Glauben hingeben, vollkommen zu sein und kein Erbarmen nötig zu haben. Ihr sollt euch demütig der Liebe Gottes anvertrauen und immer denken, euer letztes Stündlein sei gekommen. Ihr sollt den Mahnungen derer Gehör schenken, die als Vertreter Gottes euch sein Wort bringen. Ihr sollt wissen, dass die Stunde nicht mehr fern ist, und euch bereithalten. Und Gottes Liebe und Barmherzigkeit wird euch beistehen in den Stunden der Not. Er wird eurer gedenken, so wie ihr seiner gedenkt. Er wird euch das Leben belassen, so es euch dienlich ist, oder euch von der Erde nehmen und euch ein besseres Jenseits schenken, so ihr dessen würdig seid. Wehe aber denen, die unvorbereitet jener Stunde entgegengehen, die ihr Leben verlieren. Ihr Los im Jenseits wird wahrlich kein leichtes sein. Und davor will Gott die Menschen bewahren, indem er ihnen das Kommende ankündigt und sie zur Umkehr ermahnet, so ihr Lebenswandel nicht seinem Willen entspricht. Und er beweiset so die Worte der Heiligen Schrift. Ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht. Darum wachet und betet. Amen.